Was mein Herz erfreut, ist das Selige heut. O, wer sagt's, wie kostbar ist die Gnadenzeit? Gottes Wort ruft heut, nimm, was Jesus beut. Alles, alles, hör es doch, ist dir bereit. Friede statt dem Streit, Freude für das Land.